unser Wunsch wurde wahr, eine Nacht schön und klar, und der Mond stieg so groß empor. Ich bei dir eingehängt und vom Weg abgeschwenkt, so kam's, dass ich mein Herz verlor. Ich bin dein, so soll's sein, alle Zeit, Jahr um Jahr, es wird wunderbar. Ich freue mich, wenn wieder Sonntag ist, das ist ein Tag so recht für mich gemacht. Ich hoffe nur, dass du im Bilde bist, der Sonntag gilt bei mir bis Mitternacht. Alle Wünsche gehen in Erfüllung, schöner als wir je es uns gedacht. Ich freue mich, und willst du sonst noch mehr, so sag ich bitte sehr, ich halte es gern mit dir, die nicht vergisst, dass Sonntag ist.